der erbärmlichen Inszenierung schmählings auf den Leim gegangen, die dir aufoktroyierten Kriterien blindlings angenommen, bist du mit Pauken und Trompeten, ganz, ganz großes Kino also, durchgefallen. Die Prüfungskommission feigst, die Konkurrenz tut dergleichen und du, du dümmliches kleines Opferlamm, heulst und kreischst und versinkst im Boden vor lauter Scham. Dank deiner tatkräftigen Unterstützung festigst du zudem wieder mal die Macht eines völlig idiotischen Systems, in dem der dem Menschen zugewiesene Wert davon abgeleitet wird, wie er künstlich konstruierte Herausforderungen bewältigt. Lebensnahe? Jein. Nein. Da die sogenannte Natur auch bloß eine unserer fixen Ideen eigentlich gewisse Arten und Weisen, Hindernisse zu nivellieren, nicht unbedingt belohnt. Ja, da sich unsere Existenzen gerade aufgrund absurder, dominanter Vorstellungen weniger im Rahmen eines Leistungsgesellschaftsscheißdrecks mit solcherlei Nonsens als Realität zunehmend auseinanderzusetzen zu haben, Berge von unnützen Papieren, Formularen, 99% der ausgeübten Berufe fiktiv und praktisch Krankheiten, die von 1% der Bevölkerung ernährt und versorgt werden, etc., etc. Bis wir dann endlich dermaßen weit vom gesunden Dasein entfernt nicht weiter überleben können und uns gegenseitig endgültig ausmerzen.